Zum 70. Gründungstag des Verlages für Literatur und Kunst fand am 25. Juli im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Veranstaltung statt. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Kim Gi-nam, die Funktionäre und Belegschaft des Verlages nahmen daran teil. Kim Gi-nam verlas das Gratulationsschreiben des ZK der Partei der Arbeit Koreas an die Journalisten, Redakteure und Funktionäre des Verlages. Es wurde im Schreiben betont, der Verlag für Literatur und Kunst, der am 25. Juli zu C35 1946 gegründet worden sei, habe sich in den vergangenen 70 Jahren unter der klugen Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu einer mächtigen literarisch-künstlerischen Publikations- und Propagandabasis der PDAK verstärkt und entwickelt. Die Journalisten, Redakteure und Mitarbeiter des Werks hätten viele Werke mit hohem ideologischem und künstlerischem Gehalt publiziert und damit zur ideologischen Arbeit der Partei aktiv beigetragen.